beste DJ der Welt. Noch bis um Mitternacht heute für euch hier im Studio. Mein Name ist Mike Litt und ich freue mich, dass ihr heute Abend dabei sind und wir vom Heiligen Abend gemeinsam in den Weihnachtsmorgen kommen. Obwohl, heute geht es nur bis um Mitternacht, aber das macht nichts. Schön, dass ihr da seid. Eins live. Weihnachten schenkt euch Liebe. God damn this snow. Will I ever get where I wanna go? And so I skate across the Thames, hand in hand with all my friends. My son's eyes and the outline of his hand. And even though I hate the cold, a constant reminder that I'm getting old. Another year draws to its close. And tired London slows. But when I dream tonight, I'll dream of you. And when the tears froze, God damn this government. Will they ever tell me where the money went? Protesters march out on the street as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close. Entire London slows. When I dream with your love. understand me. I need you now. Surround me with your words. Understand me. I need your love. I need your love. I need your love. I'm so lonely, and it feels like a disease. Come and stay, stay beside me, stay always, forever don't go. Surround me with your love. Understand me. I need you now. Surround me with your words. Understand me. I need your love, I need your love. Der heilige Abend in 1 Live mit dem einsamsten DJ der Welt und mit euch natürlich. Und ich habe eben schon ein bisschen angefangen, von der Nachricht zu erzählen, die mir Nathalie geschrieben hat. Hallo lieber Mike, ich bin sehr traurig, dass wir dich heute zum letzten Mal am heiligen Abend hören. Das ist der einzige Tag im Jahr, an dem der Fernseher ausbleibt und wir nur dir zu hören. Was für ein tolles Kompliment, Nathalie, vielen lieben Dank. Und du schreibst noch Danke für die vielen schönen Jahre und wer weiß, Fragezeichen, ja, wer weiß, man weiß nie, was das Leben so bringt. Ja, und du wünschst dir ein Stück, das ist nun wirklich ein sehr altes Stück und vor allen Dingen, wenn ich ehrlich bin, ich kenne es eigentlich nur aus dem Fernsehen. Aus dem Fernseher, den du ja heute auslässt mit deinem geliebten Olaf zusammen, aber ich spiele euch das Lied sehr gerne, weil es ist ein schönes Lied und es handelt ja auch davon, ja, wer weiß schon, was das Leben bringt. Also für euch und für alle anderen. Que sera von Doris Day. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. Focus on her, a touch, yes. He's Venus as a fool. Björk mit Venus as a Boy. Hier am Heiligen Abend in 1 Live mit dem einsamsten DJ der Welt, der ja eben nie einsam ist, weil so viel Post hier reinkommt. Hallo lieber 1 Live DJ, frohe Weihnachten. Ich wollte mal nett fragen, ob du mal die Jule aus Steinfurt grüßen würdest. Und als Spaß den Anhang. Oh, den Anhang finde ich gerade nicht, aber egal. Wir hören den ganzen Abend mit der Familie den einsamen DJ. Klammer auf, Tradition, Klammer zu. Und ja, vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Vielen lieben Dank, David, für die Mail. Die klingt auf jeden Fall so, als wenn ihr eine gute Zeit habt. Marcel aus Solingen hat geschrieben, hey Mike, ich bin jetzt schon viele, es ist jetzt schon viele Jahre her, da ich diese Sendung zum ersten Mal hörte. Ich bin 18 Jahre alt geworden und bin danach aus dem Haus der Pflegefamilie ausgezogen. Es war keine schöne Zeit, da saß ich nun auf dem Boden meiner neuen Wohnung, da ich noch keine Couch hatte, ganz einsam saß ich da, hörte die Sendung des einsamsten DJs der Welt, der Musik spielte für Leute wie mich da draußen. Man hätte meinen können, es sei ein trauriger Moment gewesen, aber es war einer der glücklichsten in meinem Leben. Ich sollte mir die Sachen vorher besser durchlesen, sonst erwischt es mich so wie gerade. Ich bin wirklich gerührt, Marcel. Also danke für die schönen Worte. Ich lese aber noch weiter. Man hätte meinen können, also es sei ein trauriger Moment gewesen, aber es war einer der glücklichsten in meinem Leben, weil ich wusste, dass ich eine schlimme Zeit überstanden habe. Das werde ich dir niemals vergessen. Danke dafür. Und ja, das Lied, das Marcel mit dieser Erinnerung verbindet, das habe ich eben schon rausgesucht. Und das spiele ich gerne für dich, Marcel. Perfect Day von Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. What you saw. to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Thank you. Um 10:30 ist soweit alles frei. Eins live. Der einsamste DJ der Welt. Ja, eine große Freude und Ehre für euch, der DJ heute Abend zu sein, am heiligen Abend. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und vielen lieben Dank für viele, viele Mails, die ihr mir schreibt. Und ich fange an mit Marc aus Grefrath, der nochmal schreibt, hey, danke für die schönen Heiligabende mit der guten Musikauswahl. Und Stefan schließt sich da an und sagt, schade, dass du da nicht mehr bei uns live bist, aber man kann dich auch noch woanders hören. Ganz genau, das können wir machen. Und du schreibst Kenny Staton. Wäre ganz schön mit Halleluja Anyway. Und natürlich nehme ich da den Lasse Remix. You have some problems, you need God to solve them. You get down on your knees and pray. When is he coming through? When will he answer you? Well, it may not be right away, but in the meantime, just keep your mind in a positive attitude. And while you're waiting, start praising. He is gonna see you through. Here's what you got to do. Praise him till your blessings come. Come on and praise him. Praise him till your situation turns around. You gotta lift up your voice and say hallelujah. Anyway, hallelujah anyway. Come on, praise him till your blessings come down. Praise him. Praise him till your

Get Free von Major Lazer am Heiligen Abend hier in 1 live. Mensch, so viele schöne Mails. Zunächst mal hoffe ich, dass das hier der richtige Sound war für Daniel. Der ist nämlich im Auto unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit dem Sound gut fährt, aber nicht zu schnell, weil darum geht es auch. Nicole, sie möchte, dass du gut und sicher fährst und wollte, dass ich dich nochmal grüße, während du im Auto unterwegs bist. Dann hat Michael aus der Aalen geschrieben, einen schönen Abend ins Studio und an alle anderen da draußen. Frohe Weihnachten und danke für den jährlich kurzen Weihnachtsmoment um 0 Uhr mit Silent Night. Ja, heute ein paar Minuten früher. Punkt 0 ist diese Show hier mit dem einsamsten DJ der Welt vorbei. Und natürlich spiele ich Silent Night ein paar Minuten früher. Freue mich aber auch schon drauf. Und dann hat Jens auch noch geschrieben, Mensch, du hast mich so lange begleitet, egal ob zur 1 Live-Fahrt nach Zell am See, zu Clubbing-Abenden oder halt an Heiligabend. Ja, hey Jens, vielen Dank, dass du zugehört hast, wie ich mich bei allen bedanken möchte, die immer hier so viel zugehört haben. Falls jemand nicht weiß, also ich bin jetzt hier bei 1 Live dann demnächst nicht mehr, bin ich ja schon eigentlich länger nicht mehr. Ich durfte immer noch am Heiligen Abend das Trikot dieser großartigen Mannschaft hier anziehen und mit auf den Platz. Ich bin einfach nur bei unserem Schwestersender gelandet. Also so ganz bin ich nicht weg. Sorry für das Piepen hier gerade. Kopfhörer ist so laut. Bin schon ein bisschen länger dabei. Und hier kommt jetzt wieder so ein richtig schöner Weihnachtsklassiker, den ich auch immer mit dieser Show hier verbinde. Nämlich der Chips-Song von Nick Cave und den Bad Seeds. Für euch am Heiligen Abend. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call around, we talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges. Every time you come around, your face is fallen sad now. For you know the time is nigh. Around me and 1 Live Weihnachten. Space Monkeys haben wir gehört und jetzt muss man eben hier so ein bisschen gelenkig sein, weil ich weiß nicht, vielleicht schaut auch jemand irgendwie per Webcam zu. Ich sende hier so kreuz und quer über ein paar Ecken, habe halt irgendwie eine Soundbibliothek dabei und jetzt ist mir gerade die Musik ausgelaufen, ist aber kein Problem, weil ich wollte ohnehin jetzt eigentlich was vorlesen, nur diese Fieberei ist natürlich sehr unangenehm für euch, haben wir aber jetzt im Griff. Und habe eine schöne Mail noch bekommen hier von Mark aus Aberdeen in Schottland. Also wir senden dir heute ganz herzliche Weihnachtsgrüße in diese Sendung. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, weil dieses Jahr haben wir, Xin und ich, geheiratet. Wir hören dir dieses Jahr wieder aus unserer neuen Heimat Schottland zu, aus Aberdeen. Vielleicht erinnerst du dich an uns. Wir essen sonst immer Beerbutt Chicken. Ein Huhn, das auf einer Bierdose sitzt. Ich wollte es tatsächlich dann auch mal machen, nachdem ich das von euch erfahren habe und habe dann aber gelesen, es ist nicht so gesund, wenn man das Hühnchen auf die Dose setzt und wenn es dann sehr heiß wird. Aber okay, ihr macht es ja auch in diesem Jahr nicht, steht hier. Dieses Jahr geht geht es aus technischen Gründen nicht. Klammer auf, komplizierte Geschichte. Wir wohnen in einer Art Zwischenwohnung und da ist der Ofen nicht groß genug. Dieses Jahr deshalb bei uns Chili con Carne, aber eine Kracher-Variante. Neben den üblichen Dingen kam auch, Achtung, Bier rein. Russisches Bier und Schokolade. Ja, Mensch, erstmal alles Liebe und Gute zu eurer Hochzeit. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten. Und ob ich euren Titel, den jetzt noch unterkriege, da muss ich gleich mal schauen. Ich bedanke mich herzlich für die Mail und gucke jetzt mal eben schnell, dass ich überhaupt Musik nachgeladen bekomme. Weil ich ja eben mich hier so ein bisschen komisch angestellt habe. Aber ich habe es geschafft und ich hoffe, euch gefällt das auch. Marc und Shin oder wer auch immer gerade zuhört. Das hier, auch so ein Lebenslied. Reality, am Heiligen Abend in 1 Live. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only surprise. I didn't realize that my life would change forever.